Tag, die gleiche Zeit. Du kommst an meinen Tisch und ich schweig. Bestell meinen Kaffee, obwohl ich dir eigentlich was sagen will. Mein Mund bleibt still. Du lächelst mich an, gehst zum Tisch nebenan. Chance vertan, ich brauche einen Plan. Doch ich schau dich nur an. Mein Herz bleibt stehen, wenn ich in deiner Nähe bin. Du weißt es nur noch nicht. Ich bin verliebt in dich. Mein Herz steht still, wenn ich in deine Augen seh. Und ich frage mich, gibt es ein Du und ich? Als ich zahl, dasselbe Spiel. Du gibst mir jeden Tag das Gefühl, aus uns könnte was werden. Doch immer dann, wenn ich was sagen will, dann bleib ich still. Du wirst schon gebraucht, musst zu den anderen Tischen raus. Chance vertan, doch auf die Rechnung drauf schreib ich meine Nummer auf. Mein Herz bleibt stehen, wenn ich in deiner Nähe bin. Du weißt es nur noch nicht. Krieg ich kaum Schlaf, doch es dauert keinen Tag, bis ich ne Nachricht von dir hab. Du hättest mir das schon lange gern gesagt, denn